Die Personen, die zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 beitrugen, besuchten am 8. Juli während ihres Aufenthaltes in Pyongyang Mangyongde, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Am selben Tag besichtigten sie die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon, Heimat der koreanischen Rüstungsindustrie.